Kundgabennummer 338 vom 19.03.1938. Warum Gott den Trug zulässt durch Habgier, Lüge und Unrecht. Ein wenig Glauben an Gottes Gerechtigkeit wird genügen, um dir alles begreiflich zu machen, was dir noch unerklärlich ist. Wenn die Menschen in ihrem Wandeln beeinträchtigt würden und niemals aus freiem Willen heraus sich finden könnten im Glauben an unseren Herrn und Heiland, wie würde es dann wohl beschaffen sein unter euch? Es lässt der heilige Wille des Vaters wohl zu Zeiten Maßregeln zu, die bei weitem nicht geeignet erscheinen zur Förderung der Menschenseele und doch so unsagbar viel auf diese einwirken. Und wohl eher in günstigem als ungünstigem Sinne. Sehet euch die Massen des Volkes an. Ist da wohl einer, der seines Herrgotts Liebe und Güte zu entbehren brauchte, wenn er sich nur dorthin wendet, woher ihm diese kommt? So aber haftet der Sinn des Menschen an äußerlichen Dingen, und dies nimmt sein Herz ganz gefangen. Und so muss der Herr ihn erst erkennen lassen, wie nichtig der Weltereignisse sind, wie sich in Lug und Trug oft ganze Menschenmassen leiten lassen und die Führung von oben, die in wirklicher Liebe und Wahrheit die Menschen unendlich beglücken möchte, so leichthin abgewiesen wird, überhaupt nicht erkannt und somit auch in ihrer Wirkung von den Menschenkindern nicht bewertet werden kann. Wenn solche Massen durch Erleben und Denken erst einmal dahin gekommen sind, dass der Rangunterschied absolut nicht schützt vor niederen Gelüsten, dass in jenen Kreisen sich die Habgier, die Lüge, das Unrecht und vieles andere ebenso aufhält als in niederen Schichten, dann bereitet ihnen das alles wohl Stunden voll Empörung. Es lehnt sich der Mensch im Herzen auf gegen solche Macht. Und sein Abfall von dieser im innersten Herzen und die Abneigung gegen alle diese unlauteren Beweggründen menschlichen Handelns machen ihm nun den Weg frei nach oben. Er sucht das Gegenteil von dem, was er doch innerlich verabscheuen muss. Er verlangt nach Wahrheit, Lauterkeit und Gerechtigkeit. Und der Sinn für alles Edle wird im Menschen erweckt, wo er nicht schon vorhanden war. Er wird sozusagen in dem Abscheu der Sünde geboren. Und es ist dieses Erkennen für den Menschen weit segensreicher, als wenn der Mensch durch das Leben geht, ohne dass ihm die Gelegenheit geboten ist, die Sünde und ihren Unwert, ja, ihre Verderbtheit kennenzulernen. Wohl hat die Menschheit durch solche Zeiten Not und Bedrängnis zu erleiden. Doch was sind diese Erdensorgen gegenüber denen, die sie sonst in der Ewigkeit erwarten. Der Herr führt alles nach weisem Ratschluss. Was er zulässt, hat immer nur den einen Zweck, die Menschheit in ihrem Denken auf rechte Bahn zu lenken. Und somit ist der Menschheit auch indirekt ein Dienst für ihr Seelenheil erwiesen. Wo sie unter dem Druck schmachtet und in gerechtem Unwillen sich empört, so suchet in jedem Geschehen ein in Liebe an euch angewandtes Mittel für eure Seele Förderung zu sehen. Und ihr werdet alles in Geduld ertragen lernen, denn der Herr allein weiß, wozu er alles zulässt. Amen.